Glücksdrachen gehören zu den seltensten Tieren in Phantasien. Sie haben keine Ähnlichkeit mit gewöhnlichen Drachen oder Lindwürmern, die wie riesige, ekelhafte Schlangen in tiefen Erdhöhlen hausen, Gestank verbreiten und irgendwelche wirklichen oder vermeintlichen Schätze hüten. Solche Ausgeburten des Chaos sind meist von boshaftem oder grämlichem Charakter, haben fledermausartige Hautflügel, mit welchen sie sich lärmend und plump in die Luft erheben können und speien Feuer und Qualm. Glücksdrachen dagegen sind Geschöpfe der Luft und der Wärme. Geschöpfe unbändiger Freude und trotz ihrer gewaltigen Körpergröße so leicht wie eine Sommerwolke. Darum brauchen sie keine Flügel zum Fliegen. Sie schwimmen in den Lüften des Himmels wie Fische im Wasser und ihre Stimme klingt wie das goldene Dröhnen einer großen Glocke. Aber dieser Glücksdrache befand sich wahrhaftig nicht in einer Lage, in der ihm nach Singen zumut sein konnte. Der lange, geschmeidige Leib, dessen perlmutterfarbene Schuppen rosig und weiß glitzerten, hing verkrümmt und gefesselt in dem riesigen Spinnennetz. Die langen Barten am Maul des Tieres, die üppige Mähne und die Fransen am Schweif und an den Gliedmaßen waren in die klebrigen Seile verstrickt, so dass es sich kaum noch regen konnte. Nur die Augenbälle in seinem löwenartigen Haupt funkelten rubinrot und zeigten, dass er noch lebendig war. Das herrliche Tier blutete aus vielen Wunden, denn da war noch etwas anderes, etwas Riesiges, das sich immer von neuem blitzschnell über den weißen Drachenleib stürzte, wie eine dunkle Wolke, die ununterbrochen ihre Gestalt änderte. Der Kampf zwischen den beiden gewaltigen Wesen war fürchterlich. Der Glücksdrache verteidigte sich, indem er blaues Feuer spie, das die Borsten des wolkenartigen Geschöpfes versenkte. Einmal gelang es ihm sogar, seinem Gegner eines seiner langen Beine abzubeißen. Doch das abgetrennte Glied fiel nicht etwa in die Tiefe des Abgrunds, sondern vereinigte sich wieder mit dem dunklen Wolkenkörper. Nun erst bemerkte Atreo, was ihm bisher entgangen war. Dieses ganze grausige Geschöpf bestand gar nicht aus einem einzigen festen Körper, sondern aus unzähligen kleinen stahlblauen Insekten, die wie zornige Hornissen summten und im dichten Schwarm immer neue Gestalten bildeten. Es war Yggdrasil, und nun wusste Atreo auch, warum sie die Viele genannt wurde. Er sprang aus seinem Versteck, griff nach dem Kleinod auf seiner Brust und schrie, so laut er konnte, »Halt! Im Namen der kindlichen Kaiserin, halt!«